Diese Würdelosigkeit bekundeten die deutschen Großlogen Frankreich gegenüber. Die Vereinigte Großloge von England hatte die Beziehungen zum Grand Orient 1877 abgebrochen, und zwar wegen des Weglassens des Weltbaumeistersymbols aus den amtlichen Akten. Die Engländer blieben fest, und bald waren es die Franzosen, die um Wiederanknüpfung der Beziehung ersuchten, allerdings ohne Erfolg. Ganz anders die Deutschen. Obwohl für die deutschen Freimaurer die Sache noch wesentlich schwieriger stand, weil sie die Beziehungen zum Grand Orient doch wegen des unerhörten Verhaltens der 10 Pariser Logen gegenüber Kaiser Wilhelm I. abgebrochen hatten, waren gerade sie diejenigen, welche den Franzosen nachliefen und die Wiederaufnahme der Beziehungen gar nicht erwarten konnten. Dass es in erster Linie volksfremde Kreise waren, ist für die deutsche Freimaurerei keine Entschuldigung, sondern ein weiterer Vorwurf. Dieses Nachlaufen hat den Deutschen bei den Franzosen außerordentlich geschadet. Die Freimaurer Frankreichs haben schon vor Kriegsausbruch mit größter Bestimmtheit und in Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung auf den Zusammenbruch des deutschen Staates gerechnet, versichert uns Bruder Wilhelm Ohr, einer der besten Kenner der französischen Volksseele. Wie viel dazu das würdelose Benehmen der führenden deutschen Freimaurer beigetragen hat, mag sich jeder selbst ausrechnen. Dazu kommt noch das sehr merkwürdige Verhalten gegenüber den serbischen Freimaurern. Obwohl die ganze Welt wusste, wie Serbien bereits durch Jahre hindurch den Frieden bedrohte, obwohl die serbische Freimaurerei genauso wie die ungarische oder italische ein ausgesprochen politischer Geheimbund war, stellten doch die Großlogen von Hamburg und Sachsen den Antrag auf deren Anerkennung. Allerdings, die beiden Großlogen konnten sich darauf berufen, dass auch die ungarische Großloge kurz vor Kriegsausbruch die serbischen Freimaurer besucht und anerkannt hatte. Da die ungarische Großloge die serbischen Maurer stark begünstigte und dazu schon seit Jahrzehnten die besten Beziehungen zur Hamburger Großloge unterhielt, scheint auch von ihr der Antrag ausgegangen und gefördert worden zu sein. Vertreter der Hamburger Großloge war damals, nach Dahlens Kalender, Karl Duschnitz, kaiserlicher Rat und Fabrikant in Wien, früher Stuhlmeister der Loge zur Freundschaft in Wien. Kaiserlicher Rat und verkappter Republikaner? Das kommt in jenen Kreisen, denen die Wiener Logenmänner zumeist entstammen, sehr, sehr häufig vor. Es ist der bekannte Mimikry-Standpunkt, heute Monarchist, morgen Republikaner, wie sich's eben trifft. Ob es auch hier Mitwissende des Mordanschlages gegeben hat? Es lag etwas in der Luft. Hunderte mögen darum gewusst haben, Tausende haben es gefühlt, Hunderttausende bloß dumpf geahnt, dass sich etwas Furchtbares ereignen werde. Doch lassen wir Vermutungen beiseite. Tatsache ist, dass unter der Leitung des nichtjüdischen Großmeisters Kohn der deutsche Großmeistertag vom 31. Mai 1914 die Anerkennung des serbischen Obersten Rates beschlossen hat. Tatsache ist weiters, dass genau 4 Wochen später der Erzherzog Thronfolger dem Anschlag serbischer Freimaurer zum Opfer gefallen ist. Man mag annehmen, dass damals recht unwissende, ahnungslose Leute als hochehrwürdigste Großmeister an der Spitze der deutschen Freimaurerei gestanden haben. Weist man jedoch diese Annahme als beleidigende Zumutung zurück, so bleibt dann nur noch eine Möglichkeit übrig, die aber einer furchtbaren Anklage gleich zu erachten wäre. Von vornherein sei ohne weiteres zugegeben, dass die deutschen Freimaurer in ihrer überwältigenden Mehrheit mit diesen finsteren Plänen offenbar nicht das geringste gemein haben. Sie, die biederen kleinen Meister vom Stuhl, waren wohl zum größten Teil staatstreu und monarchisch gesinnt. Man bedenke nur, aus welchen Kreisen sie sich zusammensetzten. Von 629 Stuhlmeistern und Vorstehern von Freimaurervereinen und Kränzchen waren 175 Schulmänner, 105 Ärzte und Apotheker, 40 Staatsbeamte, 40 Gemeindebeamte, 30 Architekten, 16 Theologen, 13 Rentner, 11 Militärbeamte und Offiziere und 2 Künstler. Das gleicht auf den ersten Blick nicht der Zusammensetzung eines revolutionären Komitees. Dazu kommen allerdings noch 145 Vertreter von Handel und Industrie, die naturgemäß mehr dem Weltbürgertum zuneigen, dann 40 Juristen, die auf der ganzen Welt in allen Lagern zu stehen pflegen, und 12 Schriftsteller und Redakteure, die zweifellos eher Anhänger des republikanischen Gedankens sein dürften. Alles in allem überwiegt anscheinend der konservative, staatserhaltende Charakter. Die Führer aber scheinen auch in Deutschland ausgesprochene Republikaner zu sein. Anlässlich einer Aussprache mit einem reichsdeutschen Freimaurer, der einen hohen Rang in seinem Orden bekleidet, hörte ich die Worte, die von einer außerordentlich gehässigen Gesinnung gegenüber dem deutschen Kaiser Zeugnis ablegten. Die Namen der Großmeister der 8 Großlogen Deutschlands, welche am 31. Mai 1914 die Anerkennung des Supreme Council von Serbien ausgesprochen haben, seien daher zum bleibenden Gedächtnis hier mitgeteilt. Es sind dies: erstens der Großmeister der Großloge zur Sonne in Bayreuth, Alexander Schilling, Landgerichtsdirektor und Hauptmann AD. Zweitens Großmeister Adalbert Wagner, Generalleutnant AD von der Großen Nationalen Mutterloge zu den 3 Weltkugeln in Berlin. Drittens Landesgroßmeister Stanislaus Graf zu Dohna, Dr. Phil, Hauptmann AD der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in Berlin. Viertens Großmeister Dr. Phil Bruno Alwin Wagner, Professor von der Großen Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, in Berlin. Fünftens Großmeister Wilhelm Süß, Direktor des Konservatoriums für Musik in Darmstadt, von der Großen Freimaurerloge zur Eintracht. Sechstens Landesgroßmeister Oskar Röder, Dr. Phil, königlicher Obermedizinalrat, ordentlicher Professor an der Königlichen Tierärztlichen Hochschule in Dresden, von der Großen Landesloge von Sachsen. Siebentens Großmeister Bruder Kohn, von der Großen Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes zu Frankfurt am Main. Achtens Großmeister Urbach, Kaufmann von der Großen Loge von Hamburg. Dass sich darunter 3 Offiziere befinden, ist allerdings auffällig. Vielleicht darf man annehmen, dass sie überstimmt wurden oder keine genaueren Kenntnisse über den wahren Sachverhalt besaßen. Dagegen wissen wir beispielsweise vom Großmeister Bruno Alwin Wagner, dass er schon am 23. September 1907 in der deutschen Loge Goethe in Paris mit Worten und Gesten eines Sehers das Zukunftsbild einer allgemeinen Völkerverbrüderung entrollt und mit Großmeister Mesurier in langer herzlicher Umarmung den Bruderkuss getauscht hat. Gerade Großmeister Bruder Mesurier von der Grande Loge de France hatte tags zuvor ausdrücklich die Einmütigkeit der freimaurerischen Bestrebungen aller Völker ganz besonders betont. Am 22. September 1907 hatte nämlich die Eröffnungsfeier der französischen Großloge in Paris stattgefunden, die eine großartige Kundgebung der Verbrüderung französischer, belgischer und deutscher Freimaurer war, wobei unter den 500 Teilnehmern fast alle Stuhlmeister der französischen Logen, ferner Vertreter von Belgien, Holland, Deutschland, Rumänien, Portugal, Griechenland und der Schweiz teilgenommen haben.